Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Müssen Sie das überhaupt alles erwähnen, Herr Mackenroth? Ich kann das streichen, wenn Sie nicht einverstanden oder anderer Meinung sind. Jedenfalls aber das mit Ihrem Vater wird zutreffen. Ich lese mal weiter. Von seinem Vater wurde er, also Klaas, schwer verwundet ausgeliefert. Tja, das trifft zu. Die unausbleibliche Folge war also die Entfremdung des Kindes, das sind Sie, von den Eltern. Und es ist wahrscheinlich, dass Sigge Jepsen gerade bei dieser Gelegenheit feststellen musste, dass er elterliche Liebe entbehrte. Und jetzt kommt dann natürlich der ganze Gesang von den mildernden Umständen. Allein, ohne Liebe, in einer Zeit, in der es keine sicheren Werte mehr gab, wuchs der Junge heran. Na bitte. Fehlt nur noch Klavierbegleitung von Herrn Direktor Himpel. Es herrschte Krieg, dessen Folgen er stärker erlebte als viele seines Jahrgangs. Und die bis zur Erfahrung des Todes reichten. Einem zwangsläufigen Zwiespalt fand sich die Demonstrationsperson jedoch durch das Malverbot ausgesetzt, das der Maler Max Ludwig Nansen erhielt, und das vom Vater der Demonstrationsperson zu überwachen war. Vom Vater als Zwischenträger geworben. Vom Maler mit Aufgaben betraut. Herr Mackenroth, es reicht mir. Aber gerade über Ihr Verhältnis zu dem Maler, das ja nun besonders innig gewesen ist, der Sie als Kind nicht nur ernst genommen und wie einen Erwachsenen akzeptiert ja, hat. Ja, ja, Sie halten Ihr Brennglas drauf und wollen die Vergangenheit, meine Vergangenheit, wissenschaftlich, nicht wahr, zur Sülze aufkochen. Hier liegt doch der Schlüssel, Sigi. Ihre Liebe zur Malerei, Ihre Sammlerleidenschaft. Der Schlüssel zu jenem Zwang, die Bilder schließlich einfach zu stehlen, um sie in Sicherheit zu bringen. Das ist eine feine Sache für Sie. Wie? Für Ihre Diplomarbeit, das wissenschaftlich so rauszuknobeln. Mir hilft da kein einziges Wort. Wenn ich das höre, möchte ich alles nochmal schreiben. Alles. Sie und Himpel, Sie wollen, dass alles endlich zu Ende geht. Ich nicht. Für mich geht da nichts zu Ende. Noch nicht einmal der Krieg ist zu Ende. Nicht einmal Frieden ist. Da ist noch so viel nicht erzählt. Wie ich mit dem Fernglas am Fenster liege und wissen will, was mit meiner Mühle ist. Und ich sehe es, wie sie beide rauskommen. Er, der Maler, mit meiner Schwester, mit Hilke. Und wie er ihre Hände nimmt und sie hebt und wieder senkt, während er auf sie einredet. Was haben sie dort gemacht in meiner Mühle? Was heißt, was habt ihr dort gemacht? Ich hab euch gesehen. Hier vom Fenster aus mit dem Fernglas. Und was? Gesehen. Was hast du gesehen? Du hast ihm zugewunken, als er weggegangen ist. Ah, hast mich belauert, ja? Bist du so ein Lurkieker? Die Mühle, das ist mein Versteck. Das weißt du, Hilke. Jetzt hör mir mal zu, Sigi. Die Ole Möhl. Es war gar nichts in der Mühle. Hast mich verstanden? Wir haben uns dort getroffen. Nichts weiter. Was ist dabei? Oben? Oder nur unten? Meine Sammlung war nur oben. Die Leiter hoch, auf dem Boden. Und mehr will ich ja auch nicht wissen. Ob der Maler vielleicht das ein oder andere Bild entdeckt hat, was ich mir heimlich aus seinem Atelier mitgenommen habe, wenn er mich beim Malen dabei sein und zusehen ließ, und es mir wieder abnimmt und so. Behalt das für dich, Sigi. Das braucht kein ein zu wissen. Was? Das mag's mich, dass wir uns getroffen haben. Damit war der Fall für mich erstmal erledigt. Bis dann später das Nachspiel kam davon. Das mit dem Maler und meiner Schwester. Jetzt kam sowieso was dazwischen, nämlich der Deichgraf Bult-Johann im Flur. Ist hier kein? Jens? Ja? Was ist? Ist die mannige Mus gut, Hohn? Nee. Ich habe eine Meldung zu machen. Jens ist weg. Tja. Also, da bin ich ja wohl zu verpflichtet und Jens muss da einschreiten, denke ich. Ich komme zur Mittagszeit an Wattblick vorbei und denke, geh mal rein. Sprech mit Hinnock und trink vielleicht was. Aber kein Mensch ist da, alles leer. Ich ruf und ruf mal und setz mich, aber keiner kommt. Na, dann steh ich auf, geh rum, hinter die Theke. Mir selbst was einschenken, sowas mache ich nicht, Gudrun. Naja, also ich denke, warten ein bisschen, wird schon wer kommen. Und im Wattblick steht das Radio direkt neben der Theke. Und ich denke, dreh mal an. Vielleicht ist was. Sondermeldung vielleicht, nachdem uns der Italiener jetzt auch noch einen Krieg erklärt hat. Und auf einmal, Gudrun, als der Apparat warm gelaufen ist, du meldest sie und jetzt hol die fast. London. Die haben die Station stehen gelassen, die sie zuletzt gehört haben. Was siehst du? London! Gudrun. In Deutsch! Durch den Türritz sehe ich's, wie er die nackten Oberarme der Mutter packt und sie dicht an sich ranzieht, damit er ihr was ins Ohr sagt. Aber dann geht sie zur Küchentür und öffnet sie resolut. Was ist hier los? Nix. Ab jetzt. Ich hab Hicke geholfen. Ich sag's nicht nochmal, Sigi. Bis zum Abendbrot hast du nichts in der Küche zu suchen. Aber in mein Zimmer bin ich nicht. Ich war viel zu neugierig, was mit dem Radio ist, mit dem man rund um die Welt bis nach London hört. Ich renne also wie verrückt den Deich runter bis zum Wattblick. Und wie ich ankomme, sitzt da der Polizeiposten mit dem Maler und mit Hinnock Timsen am Tisch. Ah, kick mal. Witt, witt. Was bist du denn hier? Schickt Mutter dich? Nee. Der Jung will eine Limonade. Und die soll er mal noch haben. Ich wollte mal Radio hören. Radio? Tja, ist das hört, Jens. Den Jungen, der will mal Radio hören. Das stimmt doch was nicht in den Kopf. Henry, du hast kein Radio? Ja, aber nicht so ein großes. Na, dann wollen wir mal sehen, was drin ist. Nun musst du auch noch nach seiner Pfeife tanzen, Hinnock Timsen. Ach, Lottmann, Jens Jepsen. Was mir nix kost, dat gib ich gern. Na, mein Junge. Und hier ist die Limonade dazu. Bist du nur zufrieden? Zufrieden war ich nicht, denn das konnte ja nun nicht London sein, was da aus dem Radio kommt. Wenn ich auch keine Vorstellung davon hatte, was so ein Feindsender anders macht. Mir war nur ziemlich klar, dass ich in Gegenwart des Polizeiposten besser nicht weiterfrage oder Hinnock Timsen etwa drum bitte, mal nach London zu drehen, wenn er das doch in seinem Apparat hat. Bevor ich zahle und gehe, sag mir noch, was hast du in deiner Mappe da, Max? Bist doch malen gewesen, oder nicht? Du kannst merken, wie er durchblickt, Hinnock. Ich hab den Sonnenuntergang beobachtet, Jens. Rot und grün. Ein Drama. Fast keine Brechungen. Hättest du sehen sollen, Jens. Aber du hast mich beobachtet. Nicht den Sonnenuntergang. Ich hab nach der Mappe gefragt, was da drin ist. Ich möchte das sehen. Ach ja? Das changierte von Rot ins Orange und fast ins Violett. Großartig. Großartig für jeden, der ein Auge dafür hat. Ich fordere dich auf, die Mappe zu öffnen. Ja. Dann mach mal Platz auf dem Tisch. Räum die Gläser weg. Du, Dins Ock, Witwit. Und dann wollen wir mal einige von diesen Blättern da ausbreiten. Eins hierhin. So. Das andere gleich daneben, weil sich die beiden ergänzen, nicht wahr? Und die zwei, die legen wir... Wieso das, Schatz? Da ist doch nichts drauf. Die sind doch ganz blank. Willst du mich jetzt... Rock ihn, deinen Sohn. Witwit, du erkennst das doch wohl. Den Sonnenuntergang. Untergang? Weiß ich nicht. Noch nicht. Ich sehe noch nichts. Zum Narren lasse ich mich von dir nicht halten. Von dir noch lange nicht. Ich hab dir gesagt, dass ich nicht aufhören werde. Und wenn ihr gegen das Sichtbare seid, dann halte ich mich an das Unsichtbare. Hm? Musst schon sehr genau hinsehen, Jens, wenn du ihn erkennen willst, meinen unsichtbaren Sonnenuntergang. Mitsamt der Brandung. Ich muss dich auffordern, anders mit mir zu reden. Ich beschlagnahme hiermit die ganze Mappe. Wenn du darauf bestehst, kannst du eine Empfangsbestätigung dafür haben. Morgen, in meinem Büro. Jetzt brat mir ein Storch, Jens. Also, was du da beschlagnahmst, für mich, also für mich ist das nichts als Papier. Ehrlich. Das lass mal meine Sorge sein, Hinner Timsen. Und der Polizeiposten legt jedes einzelne weiße Blatt in die Mappe zurück, schließt sie zu und nimmt sie an sich. Tja, und jetzt? Was willst du damit, Jens? Die werden eingeschickt. Zur Untersuchung. Da kann der reden, so viel er will. Kannst mir den Kopf auch noch mitschicken. Wer weiß, wo da für Bilder drin hängen. Du kommst zu Fuß über den Deich, Sigi, und halt die Mappe fest. Ja. Nicht, dass wieder noch was passiert damit. Mein Vater schwingt sich draußen sofort auf sein Fahrrad und fährt los. Und als er im Dunkeln verschwunden ist, ohne Licht, wegen der Verdunklung, laufe ich nochmal zurück ins Wattblick zum Maler. Na, Witwit, noch was vergessen? Nee, ich frag nur. Hä? Na was? Na, man raus damit, bist doch sonst nicht so dösig. Wenn ich doch noch was find. Was hast verloren, Witwit? In deiner Mappe. Den Sonnenuntergang und die Brandung. Mein Junge. Jetzt bring die Mappe erst mal noch, hust du den Vater. Und dann, ja, dann kommst du morgen zu mir ins Atelier. Dann sehen wir mal. Hm? Dann zeig ich dir noch was anderes. Na, lauf jetzt. Sonst kriegst Ärger mit ihm. Hm? Weiß Bescheid. Genügt, wenn einer sich damit abplagt. Zu Hause gibt's fast wieder Schläge, weil ich so spät mit der Mappe ankomme. Er sieht alle leeren Blätter noch einmal genau durch. Hält sie gegen die Lampe, als könnte er doch noch was finden. Fehlt da auch nichts? Zeig her. Kann ich auch noch mal mitsehen? Du gehst ins Bett, sofort. Er muss noch was essen. Nee, nix. Wer in der Nacht nicht den Hus findet, der findet auch nichts zu essen. Also gut. Geh ins Bett, Sigi. Und noch eins. Wenn du morgen oder demnächst den Maler siehst, Ob in Blicken warf, in seinem Atelier oder sonst wo. Am Strand, bei der Mühle, ganz egal. Du meldest mir, wenn er malt. Ganz egal, ob du was siehst auf den Blättern oder nicht. Verstanden? Wie ich den anderen Tag vorsichtig die Tür zum Atelier aufmache, steht Max Nansen schon an der Staffelei. Aber der Dr. Busbeck springt auf und rennt mir entgegen, als will er mich wieder verjagen. Dabei ist nur eine leere Leinwand auf der Staffelei. Schick dich dein Vater, sag. Mein Vater? Kommst du, weil dich dein Vater zum Spionieren schickt? Ich komme, weil Onkel Max mir versprochen hat. Ja, komm her, Witwit, und hock dich hin. Und kein Wort mehr. Ich will den Verdacht nicht los, Max, dass er nur kommt, um zu spionieren. Hier gibt's nichts zu spionieren. Bei mir nicht, Theo. An meinem eigenen Gesicht, an meinem unsichtbaren Selbstporträt, das ich eines Tages malen werde, vielleicht mein letztes. Weil es gibt einfach nie Übereinstimmung. Daran, am letzten, was einem bleibt, wird man mit und ohne Spionage nichts mehr zu entdecken haben. Oh, ich denke schon, du bist nicht der, der sich im eigenen Bild versteckt. Weil nichts bleibt. Es wechselt alles zu rasch. Die Farbe hebt den Gegensatz im Bild nicht auf, sie wird zum Zustand, der vorübergeht mit der verdammten Neigung, sich zu emanzipieren, abzusetzen. Gerade das ist doch das Gute an ihr. Was wäre das Bild ohne diese Tendenz der Farbe, sich der Realität zu entziehen? Eine eigene Energie zu entwickeln. Sieh dir das an, Sigi. Er sagt Sigi diesmal. Nicht mehr das kindische Witwit. Ihr hört und seht ja wohl nichts mehr. Max, da sind Leute für dich. Du sollst mal kommen. Sollst mal kommen? Ich hab jetzt keine Zeit, Ditte. Ich hab so oft schon gesagt, wenn jemand was von mir will, nicht im Atelier. Und schon gar nicht, wenn ich mit jemandem... Guck aus dem Fenster, Max. Dann weißt du. Du sollst mit ihnen kommen. Die holen dich ab. Polizei. Das sind sie. Gestapo, Max. Wie ich immer gesagt habe. Da stehen sie. Auf dem Hof, in ihren langen Ledermänteln, vor ihrem grünen Auto. Und einer spricht mit dem Polizeiposten von Ruckbüll, der jetzt mit langen Schritten aufs Atelier zukommt. Was wollen die von mir? Gestapo. Dich holen, Max. Genau so war es damals bei mir. Das ist nur auf die Anzeige von Jens. Halbe Stunde geben sie dir Zeit, dass du dich fertig machst. Ich soll mit? Wozu denn? Sie wollen dich vernehmen, Max. Nachweisen können sie dir nicht viel, Max. Mach dir keine Gedanken. Lang dauern kann das nicht. Einen Tag und eine Nacht haben sie mich verhört. Ich pack dir den kleinen Koffer zurecht. Frisches Hemd und Unterwäsche. Und dann taucht er auf. In der Tür. Der Polizeiposten. Lass dir Zeit, Max. Wie gesagt, du hast eine halbe Stunde. Ich warte dann draußen am Wagen. Aber hören Sie, Herr Jepsen, wenn es um diese Sache geht, die Verdunkelung, die von Ihnen ja offenbar... Ich bin hierfür nicht zuständig. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, dann wenden Sie sich bitte an die Herren draußen beim Wagen. Und ein paar Brote gebe ich dir mit. Wer weiß, wenn du was bekommst. Ich lauf schnell in die Küche und mach alles fertig. Max bleibt ganz ruhig. Er lächelt nur in sich hinein, sieht auf die große Standuhr. Die Zeitverkündung auf Blekenwarf schweigt und verlangt, dass niemand ein Wort sagt. Und jetzt dreht er den Kopf langsam zu mir, sieht mich an und winkt mich mit den drei Fingern der rechten Hand, die sonst den Stift oder Pinsel halten, zu sich ran. Nimmt mich am Arm mit rüber, den langen Weg durch das Atelier, vorbei an den Kisten und Tischen und Stapeln und Kästen und Leitern und Schemeln und Uhren und Bildern, bis vor den großen Schrank, den er aufmacht, beide Türen, lauscht hinein in das Halbdunkel. Ich kann's nicht vergessen. Und kann's doch nicht sagen, was da los war im Innern des Schranks. Wie der Maler sich plötzlich bückt und sich etwas Unaufhaltsames entfaltet. Ein Braun mit schwarzen Streifen und grauem Rand und sich heranwälzt und wächst über einem verdämmernden Land. Das Bild heißt Der Wolkenmacher. Der Wolkenmacher. Und legt es auf den Boden und sieht es sich an mit weit vorgebeugtem Körper, die Hände auf seine Knie gestützt und schüttelt den Kopf. Da fehlt es noch. Da. Und da. Da muss noch mehr Flucht rein. Ahnung. Sturmahnung. Die Farbe. Hör zu, Witwit. Auf einmal wieder Witwit. Aber das war wegen ganz was anderem. Sind wir Freunde, Witwit? Ja. Tust du was für mich? Ja. Ja. Das war's. Freunde. Nicht nur wie zum Kind, nee. Tust was für mich. So wie ein Freund. Und ich weiß schon, er rollt mir meinen Pullover ganz bis zu den Achseln rauf, legt mir das Bild direkt auf den Körper und zieht den Pullover drüber weg. Bring das in Sicherheit. Bring das rüber zu meiner Frau und pass auf, dass keiner von denen im Hof dir was ansieht. Ich schaff das schon. Kannst dich auf mich verlassen. Max, ich fürchte, du musst jetzt mal zu ihnen raus. Komm, lass das so. Ich geh mit. Draußen fängt mein Vater die beiden ab. Du hast das selbst so gewollt, Max. Ich hab dich gewarnt. Bis jetzt hast du Glück gehabt. Aber jetzt, was die da jetzt mit dir machen, das alles hast du dir selbst zuzuschreiben. Mit sichtbaren oder unsichtbaren Bildern kommst du bei denen nicht durch, das sag ich dir gleich. Die warten. Ditte, hörst du meinen Koffer? Aber er wartet weder auf Ditte, noch schenkt er meinem Vater die geringste Beachtung. Er geht schnurstracks auf die Ledermäntel zu und Busbeck folgt ihm. Hier bin ich. Also, dann fahren wir. So. Hier, Max. Ist alles drin, was du brauchst. Warten Sie noch. Nur einen Moment. Ich möchte... Bitte warten Sie. Was ist los? Wer sind Sie? Theo Busbeck. Mein Name tut vorerst nichts zur Sache. Ich bin... Darauf möchte ich mit aller Entschiedenheit hinweisen. Ich trage völlig allein die Verantwortung dafür, dass das Atelier von Herrn Nansen nicht korrekt verdunkelt war. Nehmen Sie mich mit. Nehmen Sie mich mit und lassen Sie ihn hier. Es war meine Schuld. Wer ist der Mann überhaupt? Ja, das ist Dr. Busbeck, also ein Freund, so viel mir bekannt ist, dieser Familie Nansen, bei der er hier lebt. Abfahren! Verstehen Sie denn nicht, was ich meine? Herr Nansen wusste nicht, dass die Verdunkelung nicht in Ordnung war. Wir sehen im Auto nach. Alle drei. Ditte, der Dr. Busbeck und ich. Wir warten darauf, dass der Maler sich noch einmal zu uns umdreht, wenn er durchs Tor fährt und auf die Straße nach Glüserup einbiegt. Aber seine Silhouette bewegt sich nicht mehr. Der Polizeiposten von Ruckbühl besteigt sein Fahrrad und nimmt die gewohnte Richtung zum Deich. Auch er sieht sich nicht mehr um. Aber sein Gesicht... Ich kenne den Ausdruck. Oh, den kenne ich gut. Den zufriedenen Ausdruck in seinem Gesicht. Ich habe meine Pflicht getan. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier ist ein Päckchen vom Schwesterchen Hilke mit Süßigkeiten. Und hier von mir 12 Zigaretten mit der zugehörigen Raucherlaubnis für heute. Danke.